zum Dark Phantom Puls. Hallo, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Hier sind wieder alle Nezande und Vestra, frohes neues. Na, ihr Lieben, seid ihr gut reingerutscht? Vestra, der Fellow kommt ja dieses Jahr zurück. Der kommt diesen Monat sogar zurück. So ist es. Mhm. Und muss dann erstmal seinen Rechner wieder zum Laufen kriegen. Fellow, wehe, du kriegst das nicht hin. Hat er WLAN, dann kann er mit dem iPod Touch, kann er das ja dann auch so machen. Was in Australien geht, geht in Deutschland auch. Ja. Eben. Ja. Hier gibt es auch Internetcafés. Wenn dann gar nichts mehr geht. Mhm. Ja. Ja. So, wir sitzen hier, also ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ich sitze hier im totalen Schnee, ist total super. Ich auch. Es ist Schnee wie in Guild Wars. Genau. Nee, Schnee ist voll toll. Ich mag ja, Schnee. Ich auch, das ist total super. Ja, Guild Wars, Mensch. Schnee in Guild Wars, ist das nicht traumhaft? Die Events in Guild Wars, darüber wollen wir nämlich heute reden. Ja, du bist halt so straightforward. Ja, komm, Leute. Ja, wett mal. Eine Minute rum und Ellie kommt schon zum Thema. Ja, nützt ja nichts. Nachdem ihr so lau Feedback gegeben habt, weil ihr lieber Skifahren seid, gibt es auch keine Abschweifung mehr. Jetzt werden hier andere Seiten aufgezogen. Ich sag's euch. Apropos andere Seiten, wir ziehen andere Seiten auf, ne? Wir ziehen ganz andere Seiten auf. Machen wir gleich am Anfang. Dass wir gleich mal die Probleme gleich vorneweg ansprechen wollen. Und zwar. Ja, komm, lass uns mal in den Kreis setzen und mal ein problemorientiertes Gespräch anfangen. Wir setzen uns jetzt alle in den Stuhlkreis, fassen uns an den Händen und lernen unsere Namen zu tanzen. So. Großartige Änderungen beim Abschaltimpuls, nämlich nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch alle 2 Wochen. Jo. Haben wir so beschlossen, weil unsere Zeit immer knapper wird. Und das Ganze so ein bisschen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, aus dem Ruder läuft. Doch, es läuft aus dem Ruder, ja. Ja, alle 2 Wochen, wenn ihr Pech habt, auch alle 3. Also ich würde jetzt sagen, wir machen das so, wie wir Zeit haben. So on demand. Die Tour fahren, ja. So on demand. Da ist mal so die harte Tour fahren, so. Schauen wir mal, ihr Lieben. Schauen wir mal. Können wir auch mal, du habe ich kein Problem mit. Können wir alles machen, das ist überhaupt kein Thema. Ja, also mindestens mal alle 2 Wochen, das machen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, wir schauen dann auch mal, ob wir dann vielleicht zwischendrin auch, je nachdem, mal eine längere Pause machen müssen, können, wollen, dürfen, was auch immer. Sodass wir aber dann nur noch alle 2 Wochen auf Sendung gehen. Das ist die erste Neuerung im neuen Jahr. Genau. Die zweite Änderung ist, dass Ellie keine Abschweifungen mehr macht, weil ihr alle nicht gefeedbackt habt. Nein. Nö, doch nicht. Bisschen Disziplin im neuen Jahr, das kann ja gar nicht mal schaden, ne? Ja, du, alles so gut. Ich habe beschlossen, ich bin nicht mehr lustig. Okay. Also ich mach keine flachen Witze mehr. Na, wenn das mal gut geht. Ja, werden wir sehen. Naja. Vorsätze fürs neue Jahr und so weiter. Ihr müsst jetzt nicht rumheulen von wegen nur noch alle 2 Wochen, wenn überhaupt Abschaltimpuls, da kann man dann ja auch dankbar sein. Nee, wir haben ja auch noch den Tower Talk und das ist echt ein bisschen viel alles. Denn, man glaubt es gar nicht, wir haben ja noch ein Real Life. Das will ja auch noch ein paar Sachen von uns. Ja. So, Leute, außerdem, bald ist ja wieder Sommer und dann müssen wir Golfplatz oder andere Sachen. Ihr seid ja jetzt Skifahren. Ne? Und habt keine Zeit zum Feedbacken. Unverschämt Skifahren, ey, ich glaube das nicht. Ja. Jetzt, willst du auch Skifahren? Ich fahr Snowboard. Du fährst Snowboard? Ja, klar. Ey, echt? Bitte Skifahren. Ich will ja nicht sagen, das ist was für alte Leute. Danke, okay. Weil ich fahre gerne Ski, ist okay. Ich fand Snowboard viel cooler. Ja, okay. Ich komme mit. Ja. Alles klar, gut, danke. Ich Nee, habe gerade eine ich hab. Handbewegung gemacht. Ja. Sehr cool. Nein, ich hab da damals in der Schule habe ich ja super, Skifahren. Fand ich Wir sehr haben toll. mit Fand ich. Snowboarden sehr spät angefangen, weil mein Mann ist leidenschaftlicher Skifahrer und da musste ich dann mit, aber Skifahren fand ich schon immer blöd. Weiß ich nicht, das ist nicht meins. Mit diesen langen Teilen da durch die Gegend eiern und so. Ich bin ja eh nicht so groß. Mit dem Snowboard finde ich alles viel cooler. Sieht cooler aus. Hast auch die cooleren Klamotten, ist so. Okay. ja. Ja, Winter, so, Events in Guild komm, Wars. Winter, Winter, wir haben Winter. Ja, Winter-Event. ja. Winter-Event ist voll toll. Magst du das Winter-Event? Ja, super. Muss ich jedes Super. Mal, freue ich mich wie eine Eins drauf. Wir müssen vielleicht, fangen wir mal von vorne an. Das allererste Event, was es ja in Guild Wars gab, war Halloween. Genau. Und ich erinnere mich noch sehr genau, als ich eingeloggt bin. Damals war ich ja noch ganz, hatte ich noch einen ganz kleinen Charakter. Und konnte nur nach Ascalon, deswegen habe ich auch gewisse Sachen einfach nicht mehr miterlebt. Mein Gildenbruder schrie dann irgendwie im TS rum und was ich nicht erzählt von irgendwelchen Sachen, die ich dann alle nicht miterleben konnte, weil die in Löwenstein abgingen und eben nicht in Ascalon. Aber das war der Hammer. Sowas, das war Das ganz toll. Das hatte man irgendwie noch nicht vorher erlebt, dass dann irgendwie alles geschmückt war und total super, ganz unheimlich, der Mond und so. Das war der cool. Mond, der sehr, sehr cool aussah, ja. Genau. Ja. Ich habe das selber nicht auf mit meinem Charakter ja nicht miterlebt. Ich habe das meinem jetzigen Gildenoffizier auf dem Account habe ich mir das mal angeguckt, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Lust mehr hatte. Geben Sie Ich Ihre habe Accountdaten nicht raus. Nein, ich war bei einem Kumpel zu Hause und habe das dort angeschaut. Ja, nee, ist klar. Das fängt schon wieder richtig an, du. Ja, du. Nö, nix. Ich wollte ja nur mal so. Ja, ich glaube, du kannst meinen Pegel, musst du mal wieder runterstellen, wenn ich das so sehe. Ich glaube, das ist ziemlich laut. Aber du machst das schon als Tontechniker. Ja, du. Alles gut. So, Leute. Alles bestens. Also, erstes Guild Wars Event Halloween. Das war erstmal total überraschend, war der Oberhammer. Aber was mich noch mehr umgehauen hat, dagegen war Halloween gar nichts, war Weihnachten. Das Genau. erste Weihnachtsevent. Da bin ich fast tot umgefallen, als ich den ganzen Schnee gesehen habe und die Geschenke und oh, wo das alles, diese ganzen Zuckerstangen und die Rentiere, also die aus Pfefferkuchen und so. So niedlich. Und dann sind ja auch die Statuen so hübsch geschmückt. In Löwenstein, der Löwe, der da oben ist und immer wacht und aufs Meer guckt, der hat ja mal so eine geile Mütze auf. Und in der Regel hat er auch ein Ja, Geschenk zwischen seinen Pfoten. das fand ich auch sehr cool. Also, ich weiß noch, wie ich mich eingeloggt hatte und hatte das gar nicht so. Ich hatte das noch mal, hatte ich das überhaupt mitgekriegt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall lockte ich mich ein, auf einmal alles weiß. Ich dachte, Moment. Du bist hier gerade in Askalon, warum ist hier alles weiß? Und das war sehr, sehr geil. Und das hat mir sehr, sehr viel, sehr, sehr gut gefallen, hat mir das. Ja, mir auch. Diese ganz tollen Lichterketten überall, gerade in Ascalon Genau. sehr schön im Übrigen. Es gibt ja auch manche Stätten, die früher geschmückt wurden und heute nicht mehr. Eine zum Beispiel ist, wo es dahin geht, zu UW2. Grab der altehrwürdigen Könige wurde früher geschmückt, Könige. wird heute nicht mehr geschmückt. Finde ich Ja. sehr bedauerlich, weil ich fand das sehr super. Da sind ja diese Statuen so reliefartig, die denn dieses Schwert haben. Halten die sich ja irgendwie vor der Brust. Und die waren auch immer super geschmückt. Da waren dann immer solche Kränze dran und so. Gefiel mir sehr gut. Aber heute ist kein Schwein mehr da, deswegen wird auch nicht mehr Genau. geschmückt. Richtig. So ist Das es, ist ne? ja on demand. Also wenn genug Leute da wären, würde da glaube ich auch Ja. geschmückt werden, aber dadurch, dass da nichts ist. Das Oder kaum mal was Winter-Event ist. hat mir ehrlich gesagt damals in Trockner, überhaupt in Trockner, den Hintern gerettet, was meine Orientierung anging. Weil so habe ich gelernt, Trockner habe ich nie verstanden, Leute. Ich habe ja null Orientierungssinn, hatten wir ja schon ein paar Mal gesagt. Trockner habe ich nie verstanden, wie ich dann von dem Händler zur Truhe komme, ohne über die Brücke in die Sackgasse zu laufen. Und dann standen da beim ersten Event, die stehen ja auch immer unterschiedlich dran, standen da drei Schneemänner. Und die habe ich mir schön gemerkt und dann immer schön, drei Schneemänner und jetzt weiß ich, wie Trockner so geht. Ihr braucht euch, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was gelaufen ist, als ich das erste Mal in Kaineng war. Da wird Dasselbe, gleich was bei richtig mir gekotzt. heute noch in Kaineng läuft. Ich habe nicht Kaineng, werde ich nie verstehen. Das Nee, ist nee, nee. schrecklich. So diese ganze Ecke da mag ich nicht. Ja, Ich Kaineng ist mag sie nicht und hammer deswegen schwer zu verstehe ich sie nicht. verstehen, ja. Kamadan ist ja easy. Ja, Kamadan. Kamadan ist ja nur zwei große Plätze. Und dazwischen so ein Tümpel. Man muss ja bedenken, dass ich ganz, ganz früh, als ich angefangen habe, ja schon Schwierigkeiten in Askalon hatte. Ja, es ist Ja. so. Es ist Okay. so. Es ist so, ja. Es ist total schwer. Wie mache ich das im Real Ja, Life? Weiß ich auch nicht. du hast ein Navi. Ja, das hatte ich aber früher nicht. Fußgängernavigation. Da gab es sowas nicht. Ich habe jetzt ein iPhone. Nein, genau. Nicht schon wieder iPhone-Witze. Die bringen nichts mehr. Weiß ja. Weiß ich ja. Ja. Einmal grundsätzlich so. Wir können Fellow damit noch mal ein bisschen Einmal. ärgern. Fellow, wie machst du das so ohne iPhone? Sorry. Okay, man sollte sich nicht wundern, wenn man kein Feedback mehr bekommt. Das ist einfach so. Ich halte die Hände in die Zuhörer Luft beleidigt. und Ja. Ja, also hier, Hammer, nee, jetzt mal Winter-Event. Das war hammermäßig. Das war so toll. Und dann waren da ja nur geile Sachen. Denn was man das erste Mal da gekriegt hat, im Tausch gegen diese Zuckerscherben, waren Zuckerstangen. Genau, da gab es noch keine Geschenke. Hammermäßige Zuckerstangen. Was machten die? Die haben den kompletten Todesmalus entfernt. Nee, minus 15. Nicht den kompletten, das kam ja später. Das waren die Pfeffer. Aber Das ist minus die 15. doch, das waren die doch früher. Haben die Nee, nur minus nee, 5? Ich nee. weiß es Minus echt. 15 haben die nur gemacht, ja. Bin ich mir Okay. ziemlich sicher. Also Leute, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so war. Und da haben wir wie blöde diese Dinger. Wenn du da voll viele hattest, da warst du der absolute König. Vor allem hast du die teuer verkaufen können. Oh ja. Ja, hast ja nicht gemacht, weil damals, da war man ja so panisch und war alles so schwierig. Ich meine, wir reden nicht von Hardmode, wir reden von Normalmode und so, Genau. ne? Vorhof Und der Hölle. oh. Das war, ja, das war alles so, so heftig schwer und, oh, und so. Und da musste man unbedingt ganz, ganz, ganz viele Zuckerstangen mit haben. Und überhaupt, weil es war ganz furchtbar. Da war das Jahr immer so lang. Das Jahr war immer so lang, genau. Bis dann wieder Zuckerstangen gab. Ja, Ja. also du hast ja da auch bei jeder Gelegenheit einmal gestorben, oh, direkt Zuckerstange. Ja. Ja, das war auch so. Man war auch total panisch und auch die Mönche immer so, hu, nee, geht gar nicht und so. Und es gab erst später so, ich habe ja schon mal von diesem anderen Allianzbruder erzählt, den ich kenne, der Mönch spielt und sehr gut Mönch spielt und der sagt, also ohne 60 DP ist hier keine Herausforderung. Und der redet von Hardmode. Er sagt, das muss so sein, sonst fängt er als Mönch gar Ja. nicht erst an zu heilen. Macht keinen Spaß. Das ist ja unnötig. Geile Einstellung. Ich verstehe Ganz die Mönche eh entspannter nicht, die Typ, ganz heilen. entspannt und heilt super. Muss ich ehrlich sagen. Aber ja, aber damals hat man sofort, wenn irgendwas war, gleich Zuckerstange gefressen, gleich. Ach, ich weiß es auch nicht. Total panisch, oh Mann. Ja, das war alles so schwer, das war alles so kompliziert und Gegner waren so hart und das waren so viele und es war ganz, ganz übel. Ganz viele. Ja. Ja, also ungefähr drei oder vier. Das war hammermäßig. Überleg dir mal. Ja. Wenn Horden Ich von weiß. Untoten auf dich zukamen in jeweils Dreiergruppen. Die Horden von drei Untoten, die auf dich zukommen. Nee, aber ehrlich, die Untoten, auch die untoten Reiter, die Todesreiter, das war richtig scheiße, wenn die zu dritt kamen. Da habe ich aber voll Schiss gehabt. Ja, gut, klar. Ja, das ist heute auch noch so, ne? Wie nö. Heute habe ich keinen Schiss mehr. Na, heute hast du noch Hallo? Sch heute haben sie nur noch Schiss vor den vier Reitern. Was? UW. Die reitende UW. Ach Gott, ja, vor denen habe ich ja auch keinen Schiss. Aber das, du meinst jetzt meine Allianz. Nö, nicht, nicht, nein, nein, nein, nein. Das war jetzt nicht nur auf die Allianz bezogen. Ach so. Das ist generell so. Die vier Reiter, oh nein, ah. Ja gut, aber die Sind machen sie ja alle nichts. sehr, sind sie alle, sind sehr viele sehr panisch. Das ist ganz interessant zu Ja. sehen. Ja. Ja, und dann gab es natürlich ganz toll Zuckerwaffen. Ja, die noch Das sehr cool waren, sagt. als sie neu waren. Ja, die waren da sehr cool, als sie, genau, was du sagst, als sie neu waren. Heutzutage finde ich das denn nicht so. Und hatten wir doch letztens, haben wir noch mal letztens drüber gesprochen, als der eine Allianzbruder von mir bei Urgus mit seiner Zuckerwaffe da am Start war. Genau. Kann man machen, muss man nicht. Richtig. Das muss man wirklich nicht machen. Ich finde das auch immer, also ich finde das, es sieht mal lustig aus. Im Winter kann man damit auch mal draußen irgendwo rumrennen. Ja. Vollkommen legitim, alles in Ordnung. Aber nicht im Juli. Nee, nicht im Juli, nee. Das ist genauso wie im Juli will ich auch nicht irgendwie Lebkuchen essen oder so. Ja, nö, gibt's nicht. Aber nicht. Ja, und das war irgendwie total schön. Also es war erstmal dieses Geschmückte. Das hätte mir persönlich ja schon, man war ja bescheiden, hätte das schon gereicht. Diese geschmückten Städte, die fand ich schon ganz toll. Aber wir haben ja noch mehr gekriegt. Genau, da hat man nämlich bei Arena gerade noch einen draufgesetzt und hat uns nämlich für die Teilnahme am Event uns was Hübsches geschenkt. Nämlich Ja. eine hübsche Kopfbedeckung. Ja. Und die erste ist die schönste, immer noch. Ja. Das ist. Wobei, wobei ich die Zombie-Schminke von dem Halloween-Event 2008 war das, glaube ich, auch sehr cool fand. Ja, die war auch nicht ganz verkehrt, das stimmt. Also es Die ist so. sieht zum, die sieht Genau, beim also ich Mönch habe. mit der altehrwürdigen Rüstung, sieht die nämlich ziemlich geil aus, muss ich Ja. sagen. Ja, stimmt. Und ja, ich habe ja beim ersten, das war beim ersten Halloween-Event, ich sagte das ja eben schon, war es beim ersten, beim zweiten, weiß ich gar nicht, wo es diesen schönen Hut gab, den habe ich verpasst. Diesen Hexerhut. Bin ich Den gab es beim. total traurig. Crisco hat den, Allianzbruder, der übrigens demnächst messmermäßig wieder mit seinem schönen Messmer Urgus mitmacht. Ich hoffe, der hat wieder den Hut auf. Ja. Er hat wieder den Hut auf. Den Hut habe ich Kann auch. sich meine Da Mönchin, muss ich ich nicht gehe da gucken. übrigens heilen im Übrigen, kann Ja. sich der voll an den Typen ranschmeißen. Mal sehen, was passiert. Ja, kannst du mal machen. Mach Kannst du mal mal. machen. Ja. Nein, der wird Ja. wahrscheinlich total irritiert sein. Spielt sein Messmann nie. Ja, aber da kann man trotzdem mal machen. Musst du testen. Muss ich testen, genau. Ja, jedenfalls. Ja, gab es wirklich diese schönen Geschenke, die ja damals, das war ja sehr ätzend, einfach auf den Boden gedroppt sind. Genau. Tja, und dann. Es war ja dann, war ja wie gesagt damals so. Also heute ist es ja so, dass die Geschenke direkt ins Inventar kommen. Man hat seine Geschenke im Inventar, alles ist toll, man macht sie auf, alles wird gut. Früher war das Ja. nicht so. Früher sind einfach Geschenke gedroppt. Und zwar gab es dann nochmal Genau. eine Zwischenstufe. Also ganz am Anfang wurden einfach nur Geschenke gedroppt. Die konnte jeder aufsammeln, der da gerade in der Nähe stand. Also gab es dann irgendwelche Schnellklicker, die es dann unglaublich drauf hatten, einem das Geschenk vor der Nase wegzuschnappen. Im Endeffekt war es dann so, dass vielleicht 1% 90% der Geschenke hatte und das Ganze ziemlich unfair war. Weil eben, wie gesagt, diese Schnellklicker da einfach so klack, klack, klack, alle Geschenke waren weg. Und man hat sich da tierisch geärgert. Vor allem, es gab dann so Hotspots, wo immer Geschenke oder wo sehr häufig Geschenke aufgetaucht sind. Und da stand dann so ein ganzer Pulk von Spielern drumherum, wo jeder versuchte dann, ein Geschenk abzustauben. Genau. Was dann häufig auch zu Konflikten geführt hatte. Das hat man dann versucht zu umgehen, indem man einfach die Geschenke droppte, und ähnlich wie es dann draußen ist, wenn irgendwelche Gegner was droppen, dass die Geschenke markiert wurden, also für. Und dann der entsprechende Charaktername. Aber da war es dann auch so, diejenigen, die ihre Geschenke nicht aufgesammelt hatten, weil sie AFK waren oder was auch immer. Nach einer gewissen Zeit, ich glaube 15 Minuten waren das, wurden diese Geschenke, diese Drops, wurden einfach freigeschaltet und da konnte auch wieder jeder dran. Da gab es dann auch wieder so ein riesig großes Trara. Außerdem war es so, dass in Kamadan sind die Avatare von Grant und Trainer sind ja oben auf dieser Abstufung, dieser Empore. Und da haben sich sehr viele Leute, so wie ich das mitbekommen habe, beschwert, weil sie einfach nicht an ihre Geschenke dran kamen. Da lagen dann, was weiß ich, wie viel zig Geschenke, die keiner nehmen konnte, weil, ja, die lagen da halt. Und da wurde das dann so geändert, dass eben die Geschenke direkt ins Inventar kommen. Genau. Und du hast es gerade gesagt, was ja noch da ist, ist ja die Avatare von Grenth und Draenor. Und das ist das Schöne, weil man kann eine richtig geile Schneeballschlacht machen. Das Genau. einzige PvP-Event, wo ich dran teilnehme, und zwar Und ich nachhaltig, auch. weil ich finde es richtig geil. Schneeballschlacht ist der absolute Hammer. Man spricht diesen Typen an, der, weiß ich nicht, Zeremonienmeister, wie der Typ heißt, keine Ahnung, und dann macht man mit. Du kriegst halt diese Skills, die, so wie ich das gesehen habe, charakterklassenabhängig sind, ne? Ja. Und dann musst du zusehen, dass du die Geschenke möglichst schnell zu Draenor oder halt zu Grenth, je nachdem, auf welcher Seite du bist, bringst. Genau. Die Und das Skills ist sind richtig geil. übrigens klassenabhängig und von welcher Seite, auf welcher Seite du Ja, bist. genau. Also wenn du Und Grant das ist bist. sehr schön. Das macht sehr viel Spaß auch. Ja, das, also mir Weil. gefällt das auch total gut. Das macht richtig Spaß. Und ich habe letztens jetzt wieder gespielt und hatte da ein Team, mit dem ging das richtig super. Also irgendwann ist man ja auch eingespielt. Du hast ja ein Random-Team, ist ja nichts mit von wegen, wir gehen da jetzt mal geschlossen rein oder so. Das kannst ja haken. Und ja, und wenn du dann halt gewinnst, bleibt man ja zusammen in diesen Random-Teams. Ihr kennt das ja, Leute, wenn ihr PvP macht. Und dann, ja, dann geht es halt immer weiter, immer weiter. Und das war ein richtig gutes Team. Also wir hatten nachher auch schon eine Bombentaktik, wie das Ganze so lief. Und das war echt schön. Ja, wenn man Glück hat und dann eine gute Zusammenstellung, auch eine gute Gruppenzusammenstellung hat, Ja. da kann man da einiges reißen, das ist schon richtig, ja. Ich als Mönch, ich habe immer gefailt. Wie immer. Wieso? Aber nein, ich fail in PvP generell. Also ich bin da ja, ich kann das nicht, ich spiele das nicht gerne. Schneeball-Schlacht spiele ich gern, das mache ich ganz. Ich bin meistens der dann irgendwo abseits steht, das Geschenk nimmt und dann zurückrennt, wo keiner mit rechnet. Ja. Ja, wir waren auch schon ein paar Teams. Wenn dir dann einer erklären kann, wo du was zu machen hast, dann ist das okay, dann ist das cool. Aber wenn dann alle durcheinander rennen. Ja gut. Aber in der Regel ist das ja schon so, dass die Leute pingen ja dann auf die Map und dann beschützt du entweder denjenigen, der das Geschenk bringt. So läuft es ja in der Regel. Und Ja. wehrst die anderen ab. Ja, jedenfalls macht das tierisch viel Spaß. Also das ist wirklich das einzige PvP, wo ich sage, ja super, da bin ich dabei. Weil ich finde die Animation auch so geil. Die gibt es einfach so super irgendwie. Da gibt es ja diese Eisbahn, nenne ich das immer, weißt du, die um dich herum errichten kannst. Die ist auch sehr cool. Das Eis vor. Oder ja, das Eis vor, genau. Oder den Schneemann, den du von oben runterfallen lassen kannst. Das kann ich als Mönch zum Beispiel nicht. Das kann ich aber. Als Mesmer ist das sehr schön. Dann hast du versteckten Stein, kennst du den? Versteckten Stein, gelber Schnee, auch ganz toll. Ja, Schnee im Hemd ist auch wunderbar. Schnee im Hemd, ja. Es ist wirklich schöne Skills. Also muss ich sagen, mir macht das richtig Spaß. Ist super. Und die Idee ist halt einfach nett, ne? Ja, finde Schneeballschlacht ich. finde ich auch im Real Life total super. Habe ich letztens noch mit meinem Mann gemacht. Und das gleiche Feeling wie früher auch. Irgendwie nass. Irgendwie, okay. Irgendwie nass. Das ist eine Aussage. Das ist Ja, wir waren dann okay. spazieren und dann auf einmal fing das an mit Schneeballschlacht und so. Gott sei Dank war das nicht mehr so lange denn hin bis nach Hause. Aber wenn du dann halt einen Schneeball an die falschen Stellen kriegst, ihr kennt das ja. Dann hast du schon mal Schnee im Hemd. Da hast du schon mal Schnee. Ja, es macht hier Spaß, echt. Da hat mich Und mal eine momentan pappt der Schneeballschlacht gar nicht vor so dem gut, der blauen Auge Schnee. bewahrt. Was? Pappt nicht so Nee, gut, der der ist ja Schnee, Pul nee. der ist ja sehr trocken, das ist ja Pulverschnee. Ja, das ist nix so. Mit Schneeballschlacht momentan. Schade. Ja, Gut. doch, kannst du schon machen, aber da hast du mehr Eisbälle als Schneebälle. Ja, das ist ein bisschen blöd. Die tun dann weh. Ja. Ja, also das ist Winter-Event. Ist super. Dann kommt ja Silvester. Auch hammermäßig. Neujahr, das Silvesterfeuer. Das erste Mal habe ich da nur gestanden und geglotzt. Wahnsinn. Ja. Das war wirklich schön. Jetzt gibt es ja noch ein paar Knaller, die gab es früher nicht. Zum Beispiel diese Knaller mit diesen Bienen da drin. Die habe ich nie verstanden, was das soll. Die finde ich doof. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Auf einmal hast du da so einen Bienenschwarm um dich rum. Wann sind die eingeführt worden? Mit Kanter, glaube ich, ne? Ja, glaube schon. Ja, Also finde ich ein bisschen eklig. die Knaller, also dieses Feuerwerk war, hast du ja dann zum Schluss bei Kanta, hast du das ja, wenn du Shiro besiegt hast, Wirklich lecker. ist ja dann riesen Feuerwerk. Und damit Ja. wurde, da wurden dann, glaube ich, dann diese Bienen mit eingeführt. Fand ich Ja, auch ein glaube ich auch. bisschen, aber naja. Also vielleicht noch mal eben kurz, wo du das gerade sagst, da können wir mal eine kleine Guild Wars Abschweifung machen. Als man damals den Lichi dann besiegt hat, da war nicht viel. Du bist einfach nach Drogna gemappt. Du bist Es nach gab noch Drogna gemappt, das fertig. Video. Gab das Aus. Video, wo Glint meinte, ihr müsst jetzt schnell verschwinden. Dann ist dieses Zepter von Orr ist in die Luft geschwebt. Ja. Umblende Schiff, Umblende Drogna. Ja. Okay? Fertig. Keine Truhe, Nichts. nichts. Ist durch, war durch. So, und weiß ich nicht, da haben sie, glaube ich, Mecker gekriegt. Jedenfalls haben sie dann in Kanta alles nachgeholt und dann haben sie voll überzogen, fand ich. Da musst du ja diesen Walk of Fame machen. Der Aber ist, sowas von. oh, Leute, der ist sowas von lang. Und da jeden Hansel-NPC, den du irgendwo getroffen hast, der steht da. Wo ich immer frage, wie machen die das, die NPCs? Stehen in-game und dann müssen sie immer für die Leute, die den Chiro platt gemacht haben, da auch noch stehen. Haben so einen Kriegen doch ihren Job gar nicht Teleportstein. mehr getan. Ach, die mappen. Das Die haben da, die mappen einfach. sind doch so viele Leute, die da den Chiro mal plätten. Die sind doch da, die müssen doch quasi einen Zwillingsbruder haben, den da stehen haben. Nein, Papp-Papp-Kameraden. deren Realität ist doch instanziert. Alles gut. Okay. Ja, also jedenfalls bist du da und diesen Walk of Fame, der Jahre geht, und dann hast du das endlich hinter dir gebracht. Und dann steht der Kaiser da, das finde ich ja gar nicht schlecht. Und dann geht's los mit diesem Feuerwerk und super und Toffi. Und das ist so überzogen, dass ich mir irgendwie verarscht vorkomme. Gerade so nach dem Lichi, wo ich eher so drauf war, ja, ich bin hier zwar der Held, aber mehr so. Ja, ich will jetzt auch gar nicht so bejubelt werden, kommt dann irgendwie die Die volle solche heftige Packung. Packung, dass man sich verarscht vorkommt. Also ich schon, ich kam mir verarscht vor. Ja, ich kam mir verarscht vor, wie ich so lange laufen musste. Das war echt kritzig, weil ich gedacht habe, ja, okay, danke, ja, ich weiß, ja, ich habe Shiro besiegt, ja, ich bin der Held, ja, ist okay, mach weiter. Ich hab's jetzt kapiert, dass ich der Held bin. Genau. Ihr müsst mir nicht noch mehr zujubeln. Ja, ist okay. Ja, du bist ein braver Tengu. Ist in Ordnung. Ja, ist gut. Ja, auch du bist ein braver Assassine. Es war sehr kritzig am Anfang. Also das ist irgendwie, mag ich überhaupt nicht, Aber diese da gab es. Abschlusssequenz. Und da gab es ja auch die Besonderheit, das erste Mal dann beim Kaiser dann, oder wenn du Shiro getötet hast, dass du dir danach noch eine Rüstung hast kaufen können. Ja, die Und was. Elite Kanter, ihr wisst Leute, die ich immer haben wollte. Genau, die Elite Kanter. Und das war ja der Knaller, dass du da eben nicht einfach so hin konntest, sondern du musstest Genau. jedes Mal wieder Shiro besiegen, um da hinzukommen. Das heißt, wenn du auch nur ein Materialteil vergessen hattest, Ja. halt nochmal. Ja. Was einen War. auch ziemlich angekotzt hat zwischendurch. Du, aber das ist so ähnlich wie mit Rüstung. Auch da schon erlebt, dass die Leute denn davor standen und ein oder zwei Rüstungsstücke vergessen haben oder Teile, Materialteile. Verloren. Das ist dann schade. Was ich auch sehr schade fand, ist, dass die Waffen nicht toll aussahen. Also da Welche gibt es ja Waffen einen Waffen. jetzt? Da gibt es ja einmal diese grünen Waffen, die du bekommst, wenn du da dieses Amulett, ist es, glaube Ja, ich. die sind alle, ja, nix. Vergiss es. Ah, die Ja, ich erhabene weiß. Aegis, da war, sind sie alle sowas von drauf abgesponnen. Ja. Dieses Flügel, ne? Also Braune wenn wir über die Flügelchen. Waffen reden, am Ende von den Vergessenen, dann bei Abaddon, die finde ich okay. Die sind okay. Der Stab ist okay. Der Stab ist okay, ja, der Speer ist auch okay. Ja, Kann man nehmen, muss man nicht. kann man machen, muss man nicht. Schon richtig. Ich Nee, wollte auch aber aber mit dem, ja. ich sprach von den Crafter. Da gibt es ja auch einen Waffenhändler, bei dem du dir eine Waffe gegen Material und so weiter kaufen kannst. Ja. Und da hätten sie auch mal was Schöneres machen können. Das waren ja nur Ja. veränderte Stats. Ja, Oder nee. leere Stats. War Nee, nix. veränderte. Aber das war jetzt nichts Tolles. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ja, gut, okay. Ja. Man kann halt nicht alles haben. Ja, aber zurück zum Event. Zurück Wie sind wir jetzt zum darauf gekommen? Ist ja auch egal. Jedenfalls, ach ja, über das Feuerwerk, genau. Das Feuerwerk. Warum werde ich mit Bienen beschmissen? Oder sind das Hummeln? Ja, das sind Hummeln. Nein, ich denke mal, das ist das hat so den Touch von, das ist eine Illusion, weißt du, so Magie, Kram, Feuerwerk, Club. Gut, mit Illusionen kenne ich mich aus, aber. Ja, gut. Du bist ja nur neidisch, weil du mit deinem Mesmer, mit deiner Mesmerin keine Bienenschwärme erzeugen kannst. Da musst du mal, das ist, davon mal abgesehen, musst du mal, es gibt ja diese mysteriösen Herbeirufsteine, kennst du, oder? Ja, die kenne ich. Ja, und da ist mir mal ein Bienenschwarm rausgekommen. Ugh, na Ist Glückwunsch. übrigens Waldi. Es weil die, ja, weil die Bienenschwarm, ja. Ja, ist Ja. Bienenschwarm. Aber es gibt gerade in so in sehr, da können wir vielleicht auch mal drüber reden, vielleicht auch insgesamt über Computerspiele. Es gibt manche sehr strange Gegner, wo du jetzt gerade sagst, ist Waldi oder so. Weil in Aeon beispielsweise spiele ich ja jetzt auch gerade nebenbei, muss ich Kisten platt machen, Treibgut. Ich komme mir bescheuert vor, wenn ich Kisten angreife. Macht Du nichts. hast nie Terry Pratchett gelesen, oder? Nö. Dann wüsstest du, wie gefährlich Kisten sein können. Ja, die sind auch gefährlich, weil die greifen dich auch an. Da liegt Ja, so ein dann. Monster drin oder so, ja. Angreifende Ja. Kisten. Das Ökosystem ist in Gefahr. Ja, du, das sind wie Einsiedlerkrebse. Einsiedlerkrebse nehmen halt Muscheln, ja, und dann nehmen irgendwelche anderen Viecher, nehmen halt Kisten. Ganz einfach. Das Das ist ist nicht einfach. strange, das ist einfach Nein, nur, das ist so. du bist Wenn da mal ein fantasielos. Krebs drin wäre, Wenn aber. wäre ja gut. Aber gut. Ja, und so ist halt Bienenschwarm Waldi ist auch so eine Sache, wo ich sage, Obwohl, aber ich meine, der Nekro kann ja einen Todesschwarm erzeugen. Das macht ja auch noch Sinn. Ja. Naja, also wenn du da mit strangen Sachen ankommst, Oh, wir haben einiges, was ganz strange ist. Ja, das stimmt Ja, schon. eben, wollte ich gerade sagen. Wir können ja mal Skills und Gegner und so weiter, das können wir ja alles mal. Die strangen Sachen können wir mal durchgehen. Ja, gibt's Dann machen wir einiges. das, dann machen wir, dann machen wir das Game Ich meine, übergreifend, wer mal hat so. schon irgendwelche beknackten Ziegen auf zwei Beinen mit sich rumschleppen, ja, die irgendwie nur so ein Lederteilchen da unten vorhaben? Auch Dein einer. Gackiges genannt. Dein einer. Ich wollte gerade sagen, dein einer Allianzbruder, der findet die doch voll toll. Mein Allianz-Leader. Es ist mein Allianz-Leader. Noch schlimmer. Ah, noch schlimmer. Ja, noch schlimmer. Ja. Ah. Okay. Ja, du. Kann man machen nix? Muss man gucken zu. Geschmäcker sind halt verschieden. Ja. Aber mit dem Einführen von Kanta gab es ja noch was Neues, nämlich das jährliche Drachenfest, das in Ja. Kanta beziehungsweise in Shingea begangen wird. Genau. Das ist total super. Alle waren super heiß auf die Drachenmaske. Weiß ich noch, die erste Drachenmaske musste man haben, war richtig geil. Jo. Was machen wir da? Wir feiern. Wir feiern ordentlich, gibt's lecker Essen. Das ist super. Das ist irgendwie so, Leute, als wenn ihr auf ein Riesenfest eingeladen werdet, muss aber leider Zutaten selber mitbringen, ne? Na gut, am Anfang war es ja so, das war ja das Chinesische, also ein Äquivalent zum chinesischen Neujahrsfest. Das war halt das Ja. kantonische Neujahrsfest. Und beim ersten gab es das, glaube ich, nicht mit Essen mitbringen und so weiter. Das Kann man war es bitte? damals nicht, Weiß ich gar nicht. da musstest du nämlich, glaube ich, nur, da wurde das eingeführt mit diesen Reiskuchen, die dich in der Stadt schneller gemacht haben. Das Ja. wurde da eingeführt, weil du irgendwelche Sachen hast bringen müssen gegen diese komischen Gegner, die in Xingye dann auftauchten. Diese Furie oder wie sie hieß, keine Ahnung. Das wurde damals beim ersten Drachenfest eingeführt, genauso wie der Rummelplatz, Ja. der sehr, sehr interessant war, weil ihn am Anfang irgendwie keiner verstanden hat, ich auch nicht. Vor allem das mit diesen Ringe stehen. Beziehungsweise hau den Wurm oder hau den Wurm nicht. Und ich habe das alles mal ausprobiert. Ja, mei. Ich versuche mein Glück, also ich stelle mich immer auf so eine Ecke, weil du da einfach die besten Chancen hast, irgendwas zu gewinnen mit diesen Karten, die du dir da kaufen musst. Und dann stelle ich mich immer auf so einen Ring und lasse den Rechner an. Und ja, Genau, das machen ganz viele. entweder Glückspilz oder Pechvogel, eins von beiden, das wird immer, geht dann hoch. Das ist. Genau, das ist so Ringe stehen. Also du kannst überhaupt nicht kein Event irgendwie mehr starten, weil irgendwie die gesamte Allianz Ringe stehen macht. Und genau wie du, Rechner an und AFK. Läuft die ganze Nacht, dann kotzen die Leute, wenn sie ihren 24 Stunden Disconnect haben. Genau, deswegen gehe ich immer erst Und nach meinem 24-Stunden-Disconnect ins Bett. genau. Und dann machen die Leute halt eben exzessivst Ringe stehen. Habe ich nie gemacht, fand ich immer irgendwie doof. Ja, gut, aktiv machen tust du es ja nicht. Habe ich auch Weil wenn nie ich meinen jetzt. Rechner machen lassen. Das ist irgendwie überhaupt nicht mein Style. Das war noch nie so. Ne. Ja, aber ich bin dann halt nicht so, dass ich dann während des ganzen Events nur in diesem Ring rumstehe. Das mache ich dann Nee, ich nicht. mache das ja nicht, weil, also deswegen, also die Titel sind mir auch völlig Banane. Und ich mache das gar nicht. Also, Ja, die Rummelplatz habe ich mir einmal angeguckt, war so. gehen ja von alleine hoch, sobald du Truhen öffnest. Ja, eben. Wenn ich meine Truhe öffne. Wenn ich nicht mal wieder Schlüssel vergessen habe. Wenn du nicht deinen Oder Dietrich vergessen Dietrich. hast, genau. Ja, wie immer. Oh, Event gestartet und alle Dietrichen dabei. Aber das Geile ist auch, dass diese Frage immer kommt, wenn du schon unterwegs bist. Nee, wir sind besser geworden. Mittlerweile kommt die Frage schon vorher. Okay, gut. Sonst war immer alle Aber Schlüssel dabei. mittlerweile gibt es echt solche Leute, die haben auch ohne Ende Dietriche und das ist ja alles nicht mehr so. Weißt du, früher waren das alles noch so Sachen, auch die Zuckerstangen, die waren so rar und man hatte die nicht und man musste den Leuten noch was dafür bezahlen, so ungefähr. Und heute wirst du mit dem Zeug zugeschmissen. Ja. Also ich weiß noch, Dietriche, Zuckerstangen. ich habe auch früher immer gefragt, wenn ich dann keinen Schlüssel mehr dabei hatte oder also am Anfang war es ja nur die Schlüssel, habe ich immer gefragt, soll ich jemandem die Truhe aufmachen? Ich hatte nur zwei Schlüssel dabei, es gab drei Truhen. Also ich sage, okay, soll ich noch wem die Truhe aufmachen? Hat noch jemand einen Schlüssel übrig? Ich mache euch die Truhe auf. Da waren sie immer alle ganz so, oh, und wenn er uns jetzt abzieht und hin und her. Die haben mir den Schlüssel gedroppt oder haben ihn dann halt einfach gehandelt. Und dann habe ich dann zurückgehandelt und habe denen dann das, was ich rausgeholt habe, habe ich dann halt denen gegeben. Heute fragst du, soll ich jemandem die Truhe aufmachen? Und dann sagen, hier, nimm Dietrich, mach selber auf. Ja. Also es ist ja jetzt nichts mehr, wo sie da alle hinterher sind und hinterher geiern. Nee, Weiß also auch nicht. es hat sich komplett verändert. Also wie gesagt, auch mit den Zuckerstangen, die ganze Kiste hin und her. Ich meine, jetzt haben wir ja verschiedene Arten von Zuckerstangen. Das ist ja auch neu und ach, was nicht alles. Du kriegst ja immer so viele ja, eventspezifische Drops, die man dann noch so hat, ne? Die du sonst irgendwie nicht so kriegst. Da weiß ich nicht, Ostereier und Geburtstagskuchen gibt es dann und dies und jenes. Die Genau. Geburtstagskuchen, die sammle ich übrigens immer und die gibt es immer, wenn wir irgendwie Geburtstag feiern in-game. Also weiß ich nicht, wenn dann irgendwie so eine Geburtstagskiste ist. Zum Beispiel, wenn ich wie live Geburtstag hatte, dann dürfen wir uns ja ein Event wünschen, hatte ich ja schon mal erzählt. Und dann kriegt jeder von mir ein Stück Kuchen. Als gute Gastgeberin soll man einen Kuchen raushauen. Kann Und man das mal dafür bewahre machen? ich mir die auf. Ich benutze sie sonst gar nicht, nur für sowas. Ja, nein, wobei das jetzt ja auch in der letzten Zeit hatte das ja dazu. Dann gibt es ja noch so ein kleines, das ist, so, ist ja noch so ein anderes Mini-Event. Das haben wir vor, das ist mir vorher gar nicht eingefallen. Das ist der Talk Like a Pirate Day. Oh ja, stimmt, ja. Der ist lustig. Was ganz interessant war, weil ich bin auf diesen Talk Like a Pirate Day gestoßen im Internet. Und in diesem Jahr, wo ich drauf gestoßen bin, hatte dann Guild Wars einmal gesagt, hey, guck mal, wir machen Talk Like a Pirate Day. Und ich so, dachte so, okay, ist das jetzt gerade Mode? Und ich fand das sehr, sehr Das ist lustig. gerade Mode. Ich fand das sehr, sehr, sehr, sehr, sehr lustig irgendwie, wo dann. Da gibt es ja noch den 1. April-Scherz. Richtig, den gibt's auch. Ja, der wird zum Teil ganz widerlich. Als wir Gwen wurden, habe ich mich geweigert einzulocken. Habe ich nicht gemacht. Ich auch nicht. Nix. Den geilsten April-Scherz fand ich wirklich, als dein Charakter Geschlecht gewechselt hat. Genau. Leute, Und dann meine irgendein. Charaktere sahen so scheiße aus. Und Ja, dann muss du. man dazu sagen, die Rüstung, die die Herrschaften ja tragen, bei mir sehen in ihrer männlichen respektive weiblichen Variante richtig schlecht aus. Ich sage nur Elite-Sonnenspeer für Magier, männlich. Ugh. Das ist das mit diesen Rüschen da, TC-mäßig, ganz widerlich. Ja, ich habe mit Die meiner haben uns Kriegerin weggeschmissen vor Lachen. eingeloggt. Ich habe mit meiner Kriegerin eingeloggt. Ein ewig großer hühnenhafter Glatzkopf mit der Schweinchenrüstung. Ich war so geil drauf. Ich fand das so toll. Ich bin rum. Ich habe die Schweinchenrüstung. Hey! Und alle so, was? Ja, es war sehr lustig. Ja, das war schon hammermäßig. Mein Main Character Mesmer in hässlich, natürlich. Ja, nicht, dass da Ja. mal ein vernünftiger Mesmer rauskommen könnte, nein. Manche Charaktere sahen auch richtig gut aus. Also muss man ehrlich sagen. Meins, Ele. Lilane Haare. Auch ja. Lilaner Schnauzbart. Auch schön, ja. Und einfach nur gay. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. Meine Mönchin war auch total, also der Mönch dann, der war auch grottenhässlich. Der hatte so diese Platte mit hinten, so diesem Haarkranz und dann dem Ja, Zöpfchen runter. der ist auch schön, ja. Da habe ich auch gedacht, so, oh nee, komm. Ich habe von allem ganz tapfer Screenshots gemacht und habe die noch irgendwo am Rechner rumfliegen. Ich war so schockiert wegen der Rüstung, ich habe total vergessen, Screens zu machen. Ehrlich? Ja, Ich ich habe keine gemacht und ich wenn, dann werden musste sie jetzt diese. eh gelöscht nach den besonderen Neuinstallationen, die mein Mann da mal zwischendurch hatte, ohne Datensicherung. Aber das hat er jetzt ja gelernt. Jetzt ist ja alles gut. Ja. Ja. Das haben wir jetzt schon gelernt. Ja, nee, also das war so. Und dann gab es ja noch die Geschichte mit diesen Strichmännchen. Sehr geil. Strichmännchen war sehr süß, ja, das fand ich ganz cool. Gwen war ja eklig, von daher, da hatte ich mich auch nicht Bitte eingeloggt. nicht. Ja, genau. Ja, und dann haben wir ja Halloween, haben wir noch den verrückten König. Thorn. Genau, der uns ja mit einigen schlechten Witzen belästigt. Und dann immer will, dass man lacht oder dass man Andere Sachen macht. Er genau. verlangt eigentlich, er verlangt Gehorsam. Und zwar kompletten Gehorsam, ohne nachzufragen. Du musst sofort das machen, was er will. Und wenn nicht, dann stirbst du. Er ist da Genau. ziemlich konsequent. Ja. Genau. Geilen Aber Kürbiskopf hat er. genau. Und der Bruce, den finde ich eigentlich sehr cool, der kündigt ihn ja quasi an oder er warnt ja vor ihm. Das ist dieser untote Reiter. Der Ja. Bruce. Butter. Der Brutze, der kommt jedes Jahr auch und der kündigt den schon mal vorher an. Den finde ich gut. Bruce. Wir haben noch gar nicht über die Grenchen und so gesprochen, ne? Nein, haben wir noch nicht. Wir haben auch noch nicht über die ganz tollen neuen Sachen, die da jetzt so droppen. Weil das ist ja auch so eine Neuerung, dass es bei den ersten Sachen noch nicht gab. Diese droppenden Sachen wie den Eierlikör oder den Eierpunsch, irgendwas, keine Ahnung. Ja, genau. Und solche Sachen. Geistertränke. Geist in Genau. der Schachtel oder wie das Ding heißt. Auch schön. Schachtelgeister. Schachtelgeister, genau. Die dem Nekro Energie gegeben haben, was ich sehr cool fand. Da hatte einer gemeint, ja, ich habe meine Batterie dabei. Wir alle so, Du kannst dir selber nicht Blutes Kraft geben. Und er machte dann so ein paar Schachtelgeister auf und war wieder voll. Das war sehr lustig. Ja. Aber das ist, also macht Spaß, ne? Das sind so viele lustige Sachen, die man sich da geben kann. Partyknaller und was man alles so kriegt, ne? Ja, auch nicht schlecht, die Partyknaller. Kleines Feuerwerk so über dem Kopf oder so. Ja. Und verwandeln kann sich auch. Ja, mit diesen Tränken, wobei die ja auch teilweise grenzwertig Genau. sind. Finde ich. Ja gut, wollte ich jedes Mal diese Karamell-Popcorn-Dinger, was sind das eigentlich für Teile, in die du dich da verwandeln kannst, diese komischen. Diese Karamell-Popcorn-ähnlichen Dinger, meinst du? Ja, diese großen Viecher, na Viecher, weiß ich nicht, Wesen. Ja, so Karamell-Frosties sind das irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, genau. Was sehr lustig ist, Sowas dass taucht wir. immer total gut auf und solche Sachen, auch diese Schneemänner, die du machen kannst, da finde ich ja sehr schön. Leute, die ganz, ganz viele Pop-up-Schneemänner haben und dann durch die Städte rennen und ganz viele poppen und dann hast du so eine Reihe Schneemänner da stehen. Das ist echt Ja. süß. Was du ja auch machen kannst, ist, du kannst diese Schneemänner, die da rumstehen, kannst du als Gefolgsleute mitnehmen. Ja, Das ist, die finde ich fand übrigens sehr nett, die Schneemänner, ja. Wieso? Hä? Sehr nett? Ich mag die, weil das Ach ist so nett, so, so einen Schneemann mitzunehmen und so. ja, klar. Kommt Nee, gut. ich finde die auch immer, ich nehme die immer mit. Wenn ich dann Kamera oder so rausgehe, nehme ich die immer mit. Finde ich putzig. Ja. Die sind ganz, ganz toll. Obwohl ich finde ja irgendwie das Winter-Event und Kamadan passt irgendwie überhaupt nicht zusammen, ne? Nee, nicht wirklich. Aber gut, Also für wobei, mich. es gibt ja Ja. eine Ho Hommage an das Wintertagsevent. In Eye of the North wurde ja der Schneemann Dungeon eingeführt, wo die Grenche gegen die Schneemänner kämpfen. Ja, das ist ja auch eine Hommage irgendwie an diesen Wintertag. Ja, der Was? Wintertag ist super. Mein Lieblingsevent übrigens. Ja. Ich finde den Rummelplatz finde ich auch toll. So mal zwischendrin. Also so dieses mit den Würmern, Würmer hauen oder hau den Wurm, keine Ahnung, wie das heißt. Das ist eigentlich ganz lustig. Wenn man das mal so, ich muss da immer so zwei, dreimal spielen, bis ich das dann wieder gerafft habe, weil ich das übers Jahr vergesse. Aber dann, wenn ich es dann mal wieder drauf habe, dann ist das eigentlich ganz spaßig. Okay. Ja, und was haben wir noch? Achso, ja, und dann müssen wir ja die Geschenke müssen wir ja da zu den Kindern bringen. Und da sind ja diese Grinche, die uns diese Geschenke kaputt machen. Genau. Das ist ja so, der Grinch. Spätestens bekannt aus dem Film mit Jim Carrey, der übrigens sehr schlecht war, fand Ja. ich. Und Jim Carrey, den ich sehr scheiße finde. Ja, ich auch. Egal. Auf jeden Fall haben wir dann diese Grinche. Die Grinche, die dann eben die Weihnachtsfreude als Schergen von Grant den Winter verkörpern und den Wintertag madig machen wollen und eben verhindern, dass Draenor den Frühling übers Land bringt. Und die Winterfreude Genau. kaputt und die Winterfreude kaputt machen, indem sie eben die Geschenke kaputt machen. Macht Genau, seine richtig. Puff Und dann hast du ja noch Geschenke. viele Wintertagsquests, die du dann machen kannst, wo du Genau. irgendwelche lustigen Sachen irgendwie so musst. Was ich sehr schön finde, ist, haben wir auch früher, heute muss ich ehrlich sagen, machen viele Leute diese Wintertagsquests nicht, weil die sich ja immer wiederholen. Sind ja leider immer dieselben. Und dann sagst du dir so nach dem dritten Jahr, okay, kannst du alleine machen, interessiert mich jetzt nicht mehr so. Aber ich weiß, wir sind früher losgezogen, dann richtig extra so einen Gildenumhang, der jahreszeitlich angepasst. Dann entsprechend mit dem Mützchen auf und dann diesen Zuckerstangenwaffen. Das sieht dann schon ganz cool aus, das macht dann Spaß. Das ist dann, Aber wie ja, gesagt, das kann also. man, genau, das kann man mal machen, aber Ja, nach das einer hat man dann Zeit. vielleicht zweimal gemacht oder so und dann ist auch durch. Also dann macht man das irgendwie das dritte oder vierte Jahr dann auch nicht mehr. Genau. Es ist sowieso, also es hat irgendwie, hat sich das verändert. Also die Leute, die lange schon dabei sind, die nutzen das im Prinzip nur noch, um irgendwelche Sachen abzufarmen. die sie halt brauchen, weil sie nicht Süßigkeiten und so weiter und so fort für ihre Titel machen, Ringe stehen ohne Ende und das Ja. war's. Also ich mach da, also ich habe jetzt auch, wie es die Mützen gab, jetzt dieses Jahr, das ja ein bisschen verbuggt war, deswegen wird das ganze Jahr wiederholt. Dieses Event. Also ich habe mir dann die Mützen geholt und bin dann halt immer mal noch so zwischendrin noch, also ich noch stehen geblieben, um mir dann die Geschenke zu holen, weil ich ja beide haben wollte. Habe ich mich halt zweimal eingeloggt und hatte dann, beziehungsweise ich habe die Grand-Mütze habe ich gleich gekriegt. Dwayner dann nicht, dann habe ich mich das dritte Mal noch eingeloggt, da hatte ich die Dwayner-Mütze bekommen und am nächsten Morgen habe ich dann um 9 hatte ich dann, war ich dann auch nochmal da, da hatte ich gerade so ein bisschen Lust zu spielen und habe mich dann halt auch gerade nochmal eingeloggt gehabt und habe dann ein paar Geschenke noch mitbekommen. Aber ja, nö. Also so jetzt da irgendwie die Wintertagsquesten, nö. Also es hat tatsächlich so ein bisschen den Reiz verloren und ich farm da auch keine, was man da färben kann, diese Zuckerstangen scherben oder Eierflip droppt ja dann oder Schneemannmacher droppen. Darauf habe ich es nie angelegt. Also ich mache dann immer so meine normalen Quests oder Missionen oder was ich gerade machen will, mache ich dann halt einfach und wenn dann halt was droppt, dann droppt was und wenn nichts droppt, halt nicht. Nicht, ja, genau. Ja, also bei mir ist das halt eben auch so, ich mache es nicht mehr. Ich habe auch aufgehört, mit diesen Festival-Boots die zu sammeln. Was heißt, ich habe auch nie richtig angefangen. Es gibt ja, du sammelst sie, glaube ich, ne? Ich mache das nicht. Ich habe Ich weiß bis nicht. Also auf. ich gucke halt, ob sie mir gefallen. In der Regel ach, muss ich die nicht haben. Gott sei Dank gibt es ja jetzt diesen Festival-Hutmacher. Dann Genau. kannst du die gleich wieder kaputt machen. Aber jetzt. Nehmen Sie keinen Platz weg. Und vor allem, du kannst sie halt. Also früher, ich erinnere mich noch, am Anfang war das ja so ein ewiges Account-Gefarm. Also du bist dann in Löwenstein gestanden, hast dir die Grand-Mütze geholt, bist dann ewig weit in den Distrikten nach hinten gegangen, weil du da Glück hattest, dann war der verrückte König war da noch nicht da oder das Event hatte noch nicht richtig angefangen, weil es dann zeitlich immer versetzt wurde. Und dann hattest du Glück und konntest dann vielleicht A noch eine Mütze abstauben, nämlich die jeweils andere, und noch Geschenke. Das haben nämlich dann auch einige gemacht. Die haben vorne angefangen, haben sich, was weiß ich, alle 3 Stunden kam dann jemand, haben sie sich hingestellt in Distrikt 1 und sind dann zum Schluss in den letzten Distrikt gegangen und haben sie gerade nochmal alle Geschenke abgezogen. Das heißt, sie haben während eines Eventpunkts, also alle 3 Stunden, zweimal Geschenke abgestaubt. Und 2 Mützen. Und das Ja. Ganze hat man dann ja, musste man ja dann mit jedem Charakter machen, der die Mütze bekommen sollte. Ja, das war ja auch noch das. Welcher Charakter kriegt jetzt die Mütze und so, voll Stress. Genau, und dann hast du immer umgeloggt und schnell wieder eingeloggt und dann in den Ja, hinteren ja. Distrikt und vielleicht hast du es dann noch gekriegt und dann musstest du 3 Stunden später, musstest du es nochmal machen, weil du dann ja vom anderen noch die Mütze haben wolltest. Und dann wurde ja dann Also, deswegen dieser ja. Festival-Hutmacher dann eingeführt. Ja, Ja, fand ich ganz, also ganz toll, als er eingeführt ja, wurde. also ich, wie gesagt, also das mit diesen Hutbedeckungen bin ich jetzt nicht mehr so Fan von, nachdem wir mal diesen Adventskranz da hatten, den man dann auf dem Kopf hatte. Ja. Da bin ich immer Dion so schön auf den Keks gegangen mit dem Teilchen. Und nee, aber das ist, weiß ich nicht. Ja, wobei, also ich Ja, habe diese und Teile dann ja hatten wir nicht ja dieses auf. Jahr noch eine Neuerung. Da haben wir uns ja auch schon vortrefflich diskutiert. Annette hat uns ja noch was gegeben, da durften wir für bezahlen. Kostüme haben wir das erste Mal bekommen, ne? Ja, gut, da haben wir so offiziell haben wir noch gar nicht drüber diskutiert. Ja, es gab ja diese Neuerungen, einmal im Charaktermenü, nämlich einmal, dass du nicht so, und zwar einmal, dass du eben eine Kopfbedeckung tragen kannst, die eben nur Show ist, aber deine originale Kopfbedeckung, also das Headgear, was auch immer du hattest, an Rüstungen beziehungsweise mit der Rune dann noch funktioniert, weil diese Kopfbedeckung, die du zum Wintertag oder zum Drachenfest oder was auch immer bekommen hast, die hatte ja, glaube ich, nur 10 Rüstung oder so. War auf jeden Fall nicht der Rede wert. Oder hatte sie überhaupt Rüstung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie nichts gebracht. Das heißt, sie war effektiv. Wenn du draußen damit rumrennen wolltest, war sie eigentlich schön anzusehen, hat dir aber selber nichts gebracht. Es gab dann die ganz harten, die Dinger, glaube ich, aufgeruhnt haben. Fand ich sehr lustig. Ging noch gar nicht. Ich glaube, eine Rune konntest du, glaube ich, draufpacken. Ich bin mir, das weiß Also ich ich jetzt bin auch der nicht. Meinung, es ging nicht, aber ich bin da keine Ahnung, weil ich habe die ja nicht mehr gesammelt. Auf jeden Aber Fall ist ja egal. gibt Ja, es jedenfalls jetzt haben die diese. nichts gebracht und wir haben ja schon vorhin gesagt, dass man ja total bedacht war auf jedes bisschen Energie, was man hatte oder was auch immer. Genau. Ah. Und ja, da hat man halt dann irgendwann, da gab es dann so die Hardcore-Leute, die Krieger meistens, die dann irgendwelche Mützen aufgehabt haben. Es war dann aber immer so ein bisschen so. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Änderung, und zwar man kann jetzt eben ähnlich wie dem Cape, also dem Gildenumhang, kann man eben eine Mütze oder eine Krone oder was auch immer, was man so hatte, kann man sich anzeigen lassen. Aber hat noch seinen Originalkopfschmuck in der Genau. Wertigkeit. Und zusätzlich dazu gibt es dann jetzt halt auch noch Kostüme. Darüber hatten wir Genau. diskutiert, wegen des Preises. Mal so außerhalb. Nee, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging es ja nicht um den Preis an sich, sondern es ging um die Tatsache, dass es überhaupt was kostet. Aber die Diskussion möchte ich jetzt hier nicht nochmal Nö, brauchen wir wiederholen. nicht. Ist So, unsinnig. Also also es. kann man kaufen, muss man aber nicht. Und Trainer sieht Da, aber mäßig schön aus. also Für Frauen. noch, vielleicht sagen wir Wunderschön. es nochmal. Also es gibt Drainer- und Grand-Kostüme, die sowohl aus einem Ornat als auch ein Diadem bestehen, also ein Kopfschmuck und eine Komplettverkleidung, und die man sich dann eben optional anzeigen lassen kann. Oder eben nur in der Stadt oder nur im Kampfgebiet oder immer. Ja, Drainer sieht traumhaft schön aus. Grant sieht auch ganz cool aus, wobei mir da der Kopfschmuck nicht so gefällt. Mit diesen Hörnern, ne, Nee, doof. der gefällt mir auch nicht. Aber Grenz sieht auch cool aus, ja. Trainer sieht auch schön aus für Männer, für einen Paragon. Letztens waren wir in Eye of the North damit unterwegs, also ich war damit unterwegs. Und da musste sich der arme Mann jetzt endlich nicht mehr in seinem Röckchen ein abfrieren, sondern sah mal vernünftig aus. Okay. Das passt echt total gut zu ihm, muss ich sagen. Ich wollte noch mal was zu dem Thema sagen, von wegen Stadt und so. Deswegen hat man ja damals diese Mütze nicht getragen, wegen der Stadt, weil ja alles wichtig war. Und da kann ich mich jetzt gleich mal outen, falls das jemand von meiner Allianz hört. Es tut mir leid, das war so. Wir haben letztens irgendwie doch ein UW. War das in der UW? Weiß ich gar nicht. Wo waren wir? Da ist auch egal, irgendein Elitegebiet im Hard Mode. Und ich habe die Attributpunkte nicht verteilt. Ist mir irgendwann. Mitten im Run da aufgefallen und dachte, irgendwie machst du wenig Schaden, finde ich. Ja, und dann habe ich gedacht, oh, guckst du doch mal und stelle fest, oh, man hat die Attributpunkte leider gar nicht verteilt. Schade. Hat kein Schwein gemerkt. Das merkt man nicht. Wobei du sie ja im Gebiet noch nach oben korrigieren kannst. Ja. Das geht. Du kannst sie nicht umverteilen, aber du kannst sie, wenn Nein. du gar keinen verteilt hast, hast du Kannst die du noch verteilen. Möglichkeit, sie noch hochzusetzen. Also das geht glücklicherweise ja dann doch noch. War nice. Hat keiner gemerkt. Und auch als Ja. ich dann die verteilt hatte und mehr Schaden gemacht habe, hat auch keiner gemerkt. Gut. Ja. Was habe ich gespielt? Messmal wahrscheinlich. Also liegt an der Klasse. Nein, es hätte auch. Ist egal, welche Klasse. Es ist einfach so. Als Mönch merkst du es. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn du damit, weiß ich nicht, wie viele Mönchen du dann da am Start bist. Ja, klar. Das ist Merkst du es okay. in der Gruppe nicht? Nö. Du siehst es an der blauen Zahl, die da aufsteigt. Wenn du einmal WDH rausballerst und auf einmal so 5 oder 10 steht, und dann denkst du ja auch so: Moment. Du siehst es auch an der gelben Zahl, daran ist es mir ja aufgefallen. Ja, okay, genau. Aber als Mönch hast du keine gelben Zahlen. Ja, kommt drauf an, als Peiniger schon. Ja, okay. Das war ja früher, na, ich bin oldschool. Das Oh war ja ja, ein ich weiß. Don't. Das war ja das Das war ein Don't Don't. Hat man nicht überhaupt. gemacht. Hat man nicht gemacht, genau, ja. Nee, also das war, ja. Das war so, aber wie gesagt, ich habe mich auch gar nicht geschämt, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt Warum so. auch? Warum auch? Da muss man nicht. Ja, lief ja. Meine Güte. Genau. Nein, aber das ist der Punkt. Also früher war man da voll panisch und so und oh, hast du tierisch einen Ärger gekriegt, wenn du denn irgendwas nicht auf 16 hattest? Vielleicht, weil du die Quest vorher, die Attributsquest noch nicht gemacht hattest und so. Und dann hast du voll Mecker gekriegt, wenn irgendwie nur, weiß ich nicht, 15 oder 13 oder 14 oder was du denn da hast, ne? Und das macht überhaupt keinen Unterschied in meinen Augen. Also jetzt nicht signifikant, so dass es daran liegt, dass die Gruppe vibet. Aber damals war das Also, so. ja, Damals klar. gab es richtig Ärger. Boah, hast du nicht und so, musst du hochsetzen. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Ja, du, aber das. Voll doch, kann man dann nur sagen. Aber bei Pucks war das oft so, ja. Wenn man denn Ja, sein. gut, bei Pucks. Pucks haben gefragt, was spielst du denn? Weil früher konntest du ja dein Bild noch nicht pingen. Ging ja nicht. Nee, das Da kann man auch nicht später. gab es ja auch noch keine Vorlagen. Da konntest du ja nicht irgendwas abspeichern und konntest dann einfach ein neues Set laden. Wie habe ich das damals gemacht? Ich weiß es nicht. Also es ist ähnlich, wie ich mich heute frage, wie habe ich die ganzen Telefonnummern im Kopf behalten? Weiß ich auch nicht. Ja gut, das kann ich heute auch noch. Heute weiß ich noch nicht mal meine eigene Telefonnummer. Also von unserem Festnetztelefon. Damit telefoniere ich nie. Okay. Muss ich immer nachgucken. Das kommt total peinlich. Haben Sie mal Ihre Ja. Festnetznummer? Moment, lassen Sie mich in meinem iPhone nachschauen. Genau. Nee, Aber im iPhone habe ich mir jetzt eine Telefonnummer da habe ich 5 € für bezahlt, das war es mir wert. Eine Nummer, die ich mir merken kann. da hast du 5 € für bezahlt. Eine Wunschnummer habe ich mir da geholt. Deine Handynummer, meinst du? Du hackst gerade Upsi, ziemlich es ab, gab einen finde ich gerade. Kommunikationsfehler während Ihres Chats, das ist schade. Ja. Ist jetzt eine lustige Sache. Bin ich ja mal gespannt. Es gab einen Der Kommunikationsfehler. Fester jetzt Das finde auch ich schön. weitererzählt oder nicht weitererzählt? Keine Ahnung. Ja. Das werden wir dann Gönn das hinterher jetzt einfach merken. mal. So, ihr Lieben, jetzt haben wir gleich mal ein technisches Problem. Ihr wisst ja, dass wir uns immer Und chatmäßig schreib jetzt mal, Eddie, weil unterhalten. es Jetzt ist können ganz wir den cool. Chat hier Wir beenden und haben dann neu starten. einen Videochat. Ich Das rede ist ja jetzt einfach mal merkwürdig. weiter. Und Ich schauen weiß wir nicht, mal. ob sie das auch Dabei macht. hatten wir doch eigentlich. Auf jeden Fall haben wir Oh. einen Videochat normalerweise laufen, Das den sieht wir jetzt nicht gut nicht mehr aus, ihr laufen Lieben. haben, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Irgendwas ist gerade abgebrochen Aber und ich jetzt. rede jetzt einfach mal weiter. Ach, guck Ich mal. rufe jetzt mal Vesper wieder an, nebenbei. Und ich rede jetzt einfach mal weiter. Mal gucken, ob Ellie das auch gemacht hat. Geht Weil das doch. ist sehr cool. Weil wenn wir das am Ende dann zusammenschneiden, werde ich sehen, ob Ellie auch was gesagt hat oder nicht. Genau das habe ich mich auch gefragt. Ja, ich habe auch was erzählt. Das Das ist ist cool. lustig. Ich auch. Ja. Wenn nicht, schneide ich das hintereinander dran. Das geht schon. Oder ich nehme es raus. Ja. Oder nimmst es raus, genau. Oder wir nehmen es raus. Meine Frage war, die letzte, die ich, weiß ich nicht, ob du die mitgekriegt bzw. beantwortet hast. Deine Handynummer ist eine Wunschnummer, meinst du? Ja. Ja, okay. Ich habe einfach die genommen, die ich gekriegt habe. Die hatte ich erst auch und habe gesagt, nee, Leute, das geht nicht. Das kann ich mir nicht merken. Ja, das geht nicht. Also, deine Handynummer, die da lautet. Ja. Digga. Nee. Ich hatte mal, da bin ich ein bisschen schade, das kann ich mal verraten, ich hatte mal eine total geile Kontonummer. Ich habe mittlerweile die Bank gewechselt, deswegen habe ich die Kontonummer nicht mehr. Aber die war 0101600. Die war geil. Auch schön. Ja, die hätte ich sehr gerne wieder gehabt, aber die Bank war scheiße, musste ich leider wechseln. Da hilft die Kontonummer auch nichts mehr. Ja, okay, das glaube ich. Ist so. Ja, das ist so. Ist so. Ja, also Events, ich sehe es draußen schon wieder schneien aus, total schön. Ich habe den Da schneit Roller ja auch zu. so hübsch an den Asker und so. Ja, sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. Das ist traumhaft. Also Asker wirklich mein Lieblingsort im Winter-Event. Da kann ich uneingeschränkt zustimmen. Da ist ja auch dieser tolle Weihnachtsbaum, Tannenbaum, wo unten die Geschenke drunter liegen, da auf dem Weg, wo die Händler sind und so. Den finde ich auch am Ja. schönsten. Der ist so schön groß, ne? Und oben da an dem Brunnen, da sind ja die ganzen Lichterketten. Ja. Auch schön. Aber beim Simon, dem Schreiber, ist doch auch irgendwas, gell? Ja, da hinten, das ist sehr lustig, da sind oftmals Geschenke mitten in der Wand, da sind doch diese Bilder. Ja, genau. Reliefbilder, irgendwas und die haben ja irgendwie die Hände da und da haben sie denen einfach so ein Geschenk reingeklebt. Auch sehr lustig. Ja, genau. Das ist Ja, wirklich schön. sehr schön, ja. Also das ist echt meine Lieblingsecke. Rollkäferrennen, hast du das mal gemacht? Ja, klar, habe ich mal gemacht. Aber da habe ich so ähnlich geflucht wie mein Mann gerade beim Rennfahren. Beim Rennen? Was spielt er eigentlich? Das habe ich gar nicht. Das weißt du nicht. Ja, Okay. keine Ahnung. Der spielt dieses. Wir haben uns doch zu Weihnachten einen neuen Rechner geschenkt. Wir haben Ja. doch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, DirectX 11 und da war ein Spiel dabei, bei der Graka. Okay. Und das ist halt so ein Autorennspiel, das halt das erste DirectX 11 Spiel sein soll. Keine Ahnung. Und Okay. das spielt er jetzt. Interessant, ihm zuzuhören. Okay. Es ist zwar aber Das. echt ein bisschen schwer, ohne Lenkrad das zu spielen, keine Ahnung. Es ist sehr lustig, ja. Ach du, mit Tastatur geht alles. Also Ja. ich spiele. Na gut, es kommt drauf an. Egal. Spielst du auch ein Rennspiel? Ja, ich bin ein sehr großer Fan. Autorennen? Ich bin ein sehr großer Fan der Need for Speed-Reihe. Wobei die letzten, also das Neueste kenne ich nicht. Die letzten zwei fand ich doof. Das war ja das, also das Neueste ist Shift. Dann gab es irgendwie noch Pro Street und irgendein anderes noch. Und das davor war Most Wanted. Und Most Wanted war ziemlich cool. Das vereinte so ein bisschen so dieses Verfolgung mit der Polizei, was man von den Anfängen von Need for Speed kannte, mit dieser rudimentären Tuning-Möglichkeit aus Need for Speed Underground und Underground 2. Okay. Und das fand ich Ja. eigentlich ganz cool. Was wesentlich realistischer ist, ist Colin McRae, Dirt. Das war auch übrigens bei meiner Grafikkarte dabei. Das finde ich auch recht cool. Und auf der PS3 spiele ich Pure. Das ist mit Quads. Das ist sehr, sehr lustig, weil du da Okay. einfach nur megamäßige Sprünge machen kannst und das voll abgefahren ist. Also es ist total überzogen und total blöd, aber es ist unheimlich lustig. Sehr, sehr geil. Also sowas spiele ich ja gar nicht. Also ich spiele ja sowieso eigentlich fast keine anderen Spiele, außer jetzt Aeon habe ich angefangen. Ja. War mir so aus, mir ist langweilig, wollte was anderes haben. Und dachte, fliegen, warum nicht? Und jetzt habe ich Aeon angefangen, habe ich erst Klerikerin angefangen, so Priesterin. Sogar eine Frau habe ich aber nicht durchgehalten, weiß ich auch nicht wieso. Und bin dann zur Assassine übergegangen. Spiele jetzt eine Assassine. Gut. Kommt super. Ähnlich wie in Guild Wars auch, geile Bewegung. Das finde ich ja bei der Assa auch in Guild Wars einfach so. Irgendwann reden wir ja auch nochmal. Haben wir nicht schon über Assas gesprochen? Sprechen wir nochmal über Assas? Ja. Aha. Und dann reden wir nochmal über die, wie geil das aussieht, wenn die Assa angreift. Was ich sehr Ja. schön finde in Aion ist, als Assa, du kannst dich anschleichen. Dann wirst du so unsichtbar. Sieht sehr cool aus. Okay. Auf sowas stehe ich. Ja. Und das ist der größte Witz, weißt du, wen ich wieder getroffen habe? Einen alten Watchtower-Kollegen. Das Der spielt hattest du viel mir, Rollenspiel auch. ja? Vielleicht Leute, Zuhörer, wenn ihr die noch kennt, aus dem Mesmer-Forum, mal Moderator gewesen, Sophia Sturmrabe. Sagt mir Der war gar nichts. mal, Es genau. war vor meiner Zeit. Also Nora, glaube ich, war sein, Ah, Nora Finn? Kann das genau, sein? Nora Finn, Ah, genau. der Name sagt mir was. Nora Finn Das sagt dir war was, okay. Und sein vor meiner Charaktername Zeit. war immer Sophia Sturmrabe, genau. Und Nora Finn hat ja das Mesmer-Forum unter anderem moderiert. Okay. Genau. Und der macht halt viel Rollenspiel und so haben wir uns wieder getroffen, weil ich da auch Rollenspiel mache und so. Und ja, ist cool. Die in Aion gibt es übrigens auch ein Weihnachtsevent, aber völlig verkitscht. Okay. Ja, nö. Ich hab mich, nachdem ich jetzt auf Windows 7 umgestiegen bin, habe ich mir gedacht, okay, dann spielst du mal wieder Bioshock. Und Sacred 2. Ja. Was auch sehr, sehr cool ist, muss ich mal anmerken. Ja. Das habe Nee, ich aber also. ansonsten spielen, also weiß ich nicht. Mein Mann spielt ja noch mehrere Mal Sachen oder verschiedene Sachen, aber ich ja nicht so. Ich bin ja immer sehr treu einem Spiel Ja gut, ich bin auch gegenüber. treu, aber ich bin spiele alles. Ja, jetzt frage ich mich gerade, was mein Mann hier macht. Der klüttert gerade in der Küche rum. Vielleicht macht er ja was zu essen. Das wäre eigentlich mal eine tolle Idee, du. Das ist ja eine tolle Idee. Machst du gerade was zu essen? Nee. Nö. Siehst. Wieder nix. Wieder nichts. Muss ich alles selber machen hier. Oh Mann. Genau. Ja, tja, so ist es. Ja gut. Dann, ihr Lieben, wollen wir mal horchen, was euer Lieblings-Event ist in Guild Wars? Genau. Was da so los ist. Fellow, wann bist du wieder da? 14. sagtest du, ne? Oder so? Ich habe was von 14 in Erinnerung. 14. oder 10. Ich weiß, ja, aber ist auch eigentlich egal. Wenn er wieder da ist, ist er Sehen wieder wir da. dann Kann ja. er ja mal Hallo sagen. Ich kann ja mal Hallo Sozusagen. sagen, genau. Genau. Ja, schreibt uns doch bitte gerne, danke, Genau. euer Lieblingsevent, vielleicht was eure lustigsten Ereignisse während eines Events waren. Auch vielleicht der ein oder andere, der so eine lustige Geschichte erzählen kann. Ja. Genau. Und das Ganze könnt ihr dann entweder in das Watchtower Forum, in die Kreativecke, in die Medienecke zu den Tonspuren, in den Thread schreiben oder in die Interessengemeinschaft. Ist sehr Genau, da ist ruhig. tote Hose gerade. Genau, wollte ich gerade sagen. Es ist ziemlich tot. Ich habe übrigens ganz freundlich, habe ich mal in unserem Namen frohes Neues gewünscht. Jo, ist Boah. recht. Hab ich fein gemacht. Ja. Auch über Twitter. Genau. Ja. Ja, ihr Lieben, also gebt Feedback, ihr wisst Bescheid. Und nicht traurig sein, dass es uns nur noch alle 2 Wochen gibt, aber so ist das halt mit dem Real Life. Kann ich machen, Genau. nix. Kann man machen nichts, muss man gucken zu. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Macht's gut, ciao. Tschüss.